1c. Jede Veränderung hat ihre positiven und negativen Seiten. Wer sein Leben ändert, stößt auf Widerstände. Denn nicht immer reagieren die Menschen im eigenen Umfeld so, wie man es sich wünschen würde. Dann braucht es besonders viel Mut und Hartnäckigkeit, den Wunsch in die Realität umzusetzen. Meine Eltern waren überhaupt nicht begeistert von meiner Entscheidung. Sie haben lange versucht, mich davon zu überzeugen, das Studium zu beenden. Sie waren der Meinung, dass es auf jeden Fall besser wäre, erstmal einen Abschluss in der Tasche zu haben und meinten, dass ich danach ja immer noch etwas anderes machen könnte. Bei meinen Freunden war es anders. Sie hatten von Anfang an Verständnis für meine Entscheidung und haben mich darin sehr unterstützt. Das hat mir sehr dabei geholfen, diesen großen Schritt zu gehen. Denn natürlich habe ich mir auch Sorgen gemacht, dass mir der Studienabbruch beruflich Nachteile bringen könnte und dass ich meine Entscheidung später bereuen könnte. Denn im Lebenslauf sieht das ja auch nicht so gut aus. Letztlich war es mir aber wichtiger, dass ich etwas mache, was mich glücklich macht. Ich wollte nicht noch mehr Lebenszeit verschwenden mit einem Studium, das mir nicht so viel bringt. Irgendwann konnte ich sogar meine Eltern davon überzeugen, dass es die richtige Entscheidung ist. Als sie dann gemerkt haben, dass es mir mit meiner Ausbildung viel besser geht, war es auch okay für sie. Nicht immer läuft es so glatt wie bei Artem Smirnov. Jens Breitmeier hatte mit weitaus größeren Widerständen zu kämpfen. In unserer Firma ist es leider nicht selbstverständlich, dass Väter länger in Elternzeit gehen. Für mich war es besonders schwierig, denn als Führungskraft war ich verantwortlich für ein ganzes Team von Leuten. Die Geschäftsleitung hat mir sehr deutlich gesagt, dass sie mich maximal für 3 oder 4 Monate gehen lassen würde und mir sogar damit gedroht, dass ich sonst meinen Job verlieren würde. Viele Kolleginnen und Kollegen haben mir geraten, nicht so lange wegzubleiben, damit ich keine Probleme bekommen würde. Das hat mich wahnsinnig geärgert, denn nach dem Gesetz hat jeder Vater das Recht auf Elternzeit. Nach vielen Gesprächen mit meiner Frau und mit Verwandten und Freunden beschloss ich, die Sache selbstbewusster anzugehen und für mein Recht zu kämpfen. Ich habe mich bei der Gewerkschaft und beim Betriebsrat über meine Möglichkeiten informiert und es gab sehr viele Termine mit der Personalabteilung und der Geschäftsleitung. Das war eine sehr anstrengende Zeit. Aber am Ende hat es sich gelohnt. Ich konnte tatsächlich für 18 Monate Elternzeit nehmen und danach wieder in meinen alten Job zurückkehren. Und manchmal ist es auch gar nicht das Umfeld, das es einem schwer macht, sondern die eigenen Gewohnheiten. Der erste Monat meiner Reise war toll. Ich bin durch Südasien gereist und habe meine neue Freiheit sehr genossen. Es war schön, einfach mal eine Auszeit zu haben. Aber danach wurde es schwierig. Ich war es einfach nicht gewohnt, so lange allein zu sein und keine Aufgabe zu haben. Meine Freunde hatten mich davor gewarnt. Immerhin war es das komplette Gegenteil zu meinem bisherigen Leben. Im dritten Monat hatte ich geplant, für mehrere Wochen in ein Meditationszentrum in Südindien zu gehen. Da habe ich mir dann echt Sorgen gemacht, ob ich es da überhaupt aushalten würde. Ohne Internet und soziale Medien habe ich ja noch weniger zu tun. Ich habe es dann aber doch gemacht. Am Anfang fiel es mir wahnsinnig schwer, zur Ruhe zu kommen und mich nur mit mir selbst zu beschäftigen. Aber nach etwa 2 Wochen änderte sich das. Ich lernte, runterzukommen und meine Gedanken, die sonst immer um 1000 Themen gleichzeitig kreisten, auszuschalten. Danach konnte ich auch meine Reise besser genießen. Ich war noch 6 Monate unterwegs und habe es sogar geschafft, zwischendurch mein Smartphone für mehrere Tage auszuschalten.